Christine hat mir gerade eigentlich den Anfang gegeben. Er hat gesagt zu Josua: sei stark und mutig. Ich habe dir das Land gegeben. Und wie ich mit Mose bin, so bin ich mit dir. Und das war ja, glaube ich, ein harter Schritt. Jetzt stell dir mal vor, also du bist irgendwo Pastor in einer Gemeinde und vor dir war Mose Pastor in einer Gemeinde. Ist schon ein harter Schritt, glaube ich. Ich glaube, dass die Leute sich schon sehr an Mose gewöhnt haben. Sie haben dann mitbekommen, dass jetzt Josua der Nachfolger ist. Und sie haben gesagt, ja, wir finden dich toll, wir folgen dir nach. Wenn dann, was haben sie gesagt? Moment. Sie sagen dann, wenn. Also wenn dann der Herr auch mit dir ist, dann wird das auch alles super werden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Genau, aber sie haben immer noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, darauf gewartet, dass das auch bewiesen wird, sage ich jetzt mal so. Das steht im Kapitel 3, aber ich finde jetzt gerade die Stelle nicht. Und wenn ich jetzt alle Stellen auch vorlesen würde, lest doch einfach Josua von 1 bis 6. Es wird euch Spaß machen. Also mir hat's, ich habe mich mit Josua eigentlich gar nicht befasst. Mir hat also Josua noch gar nicht so mich angesprochen. Jetzt bin ich sehr, sehr begeistert von dem, was ich da so jetzt gelernt habe. Naja, auf jeden Fall verspricht Gott, mit Josua so zu sein, wie es war mit Mose. So. Die aber, nachdem Mose gestorben ist, die waren ja kurz vor dem verheißenen Land und dann ist ja bedauerlicherweise Mose gestorben, er durfte auch gar nicht rüber. Ist natürlich schade, wenn man sozusagen den Befehl bekommt und dann aber nicht die Genehmigung. Er hatte den Befehl bekommen ins verheißene Land, aber nicht die Genehmigung. Und die Leute, die rebellisch gegen ihn waren, die gemurrt haben, denen die Salbung auf den Keks gegangen ist. Ja, das ist nämlich öfter mal so, dass die Salbung einem auf den Keks geht von jemandem. Die saßen da unten an Berg Naub oder irgendeinem Berg und haben geweint und geweint und geweint. So, und nachdem sie dann lange genug geweint haben, die haben natürlich um sich selber auch geweint. Das ist ja oft so, wenn ein geliebter Mensch auch stirbt, dass wir nicht nur weinen wegen dem Verlust, sondern weil wir uns auch fragen, was machen wir jetzt? Was ist jetzt los mit uns? Ich rede jetzt nicht von, es kann sein, wir weinen nur um den Menschen. Wenn ich aber weiß, er im Himmel ist, dann bräuchte ich eigentlich gar nicht weinen. Aber ich weine, weil ich einfach denke, Mensch, den hätte ich noch gebraucht. Der wäre mir noch wichtig gewesen. Der hätte mir noch dienen und nutzen können. Und deswegen weinen wir zum Teil auch. Und da haben die eben genug geweint. Und dann sollte, für Gott ist das kein Thema gewesen, weil sein Auftrag und seine Mission geht weiter. Seine Mission stoppt nicht, weil jemand stirbt. Seine Vision geht einfach weiter, seine Mission. Und jetzt war Josua der Träger der Mission. Und nun sollte er das Volk in das verheißene Land führen. Und das Erste, was passierte, der erste Widerstand, den sie hatten, sage ich jetzt mal, war der Fluss, der Jordanfluss, der nämlich zur Zeit der Ernte überflossen ist. Oder jedenfalls, das Wasser war so hoch, dass man es jetzt nicht mehr fußläufig durchqueren konnte. Es gab immer solche, und diesen Namen kannte ich nicht, Furt heißt das. Das waren so entweder von Menschen gemachte oder natürliche Wege, durch die man dann mit Pferd oder auch mit Füßen noch immer den Jordan durchqueren konnte, so Furt. Und diese Furte konnte man jetzt aber nicht mehr benutzen, weil das Wasser eben so hoch stand. Genau. Und nach 3 Tagen sagte Josua, jetzt geht's los, die Priester mit der Lade, ich glaube zuerst, ich gucke nochmal ganz genau, damit ich euch nichts Falsches sage, ganz sicher zuerst. Und genau, die gehen dann ins Nass sozusagen und dann geht das weiter. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute gedacht haben, ja bei Mose, da war das ganz anders. Da haben wir die Füße nämlich gar kein bisschen nass gemacht. Mit Mose im Roten Meer, das war einfach richtig gemütlich. Ich meine, das ging auch sehr viel schneller, nicht 3 Tage warten. Wir rannten sofort los. Ich meine, es war ja klar, ne? Die hatten den Pharao im Nacken. Da ging das richtig sutsch und hier 3 Tage stehen wir hier schon, dann geht das los, jetzt gehen die Füße noch nass. Und die Priester gingen mit der Bundeslade also rein ins Wasser sozusagen und das Wasser von einer Seite ging nach oben und das andere hieß versiegt. Das heißt, es blieb noch ein bisschen nass. So, ich kann mir richtig vorstellen, wie die Worte da so im Hintergrund noch waren und das Wasser war noch nass und als die Priester in der Mitte des Flusses waren, da waren die Wasser versiegt und es war trocken. Und sie standen da auf Steinen und das waren halt die Priester mit der Bundeslade und sie standen so lange da, bis das israelische Volk, bis sie das Volk, bis sie es geschafft haben auf die andere Seite. So lange standen die auf dem Stein. Und da kam mir so der Gedanke, ne, wir sind ja auch Priester. Und da habe ich mir gefragt, bleiben wir auf dem Stein stehen, bis die Mission wirklich erfüllt ist? Ich weiß ja nicht, was eure Mission ist, aber bleiben wir wirklich stehen? Weil wir sind es so, wie auch Christine vorhin sagte, wir sind es schon so gewohnt hier gerade in dieser Kultur, wenn es uns zu anstrengend wird, dann gehen wir, ja, und die sind, also manche machen sich gar nicht erst die Füße nass, ja, um die Mission zu erfüllen, aber sind wir jetzt schon auf dem Stein, sagen wir mal, Jesus, was ist unsere Mission? Unsere Mission könnte natürlich auch einfach was sein, was Gott jetzt gerade aufs Herz legt, sagen wir mal, er will, dass meine Seele befreit wird, dann ist das jetzt meine Vision und da ist das meine Mission und da muss ich mich da auf diesen Stein begeben und so lange, also diesen Stein, das ist ja Jesus, auf diesem Wort stehen, so lange, bis es geklappt hat. Hier steht es sogar noch ganz toll, und zwar, da ist es mir überhaupt erst aufgefallen, es ging nämlich um ein Wort, um das Wort nämlich völlig, vollends. Es begab sich aber, nachdem, das ist 4, Josua 4, 1. Es begab sich aber, nachdem das ganze Volk vollends über den Jordan gekommen war, dass der Herr zu Josua also sprach, nehmt euch aus dem Volk 12 Männer. So, ich lese weiter. 12 Männer aus jedem Stamm einen und gebietet ihnen und sprecht, hebet mitten aus dem Jordan von dem Orte, die Füße der Priester gestanden haben, 12 Steine und führet sie mit euch hinüber und lasset sie in dem Lager, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Ja, und es gab noch einen Satz mit völlig. Moment, da muss ich hier mal gerade gucken. Es ging um vollends und völlig. Ja, also wir warten, wir machen die Mission nicht halb, wir machen die Mission auch nicht viertel, wir machen die Mission, bis sie völlig, völlig fertig ist. Und dann, genau, ich lese das jetzt einfach mal weiter, was interessant ist. Da rief Josua den 12 Männern, die er aus den Kindern Israel bestellt hatte, aus jedem Stamm ein und sprach zu diesen, geht hinüber, wir sind jetzt in Josua 4, 5, vorn an die Lade des Herrn eures Gottes, mitten in den Jordan und hebet ein jeder einen Stein auf seine Achsel nach der Zahl der Stämme der Kinder Israel, damit sie ein Zeichen unter euch seien. Und wenn eure Kinder künftig ihre Väter fragen und sagen werden, was haben diese Steine für euch zu bedeuten, so sollt ihr ihnen alsdann sagen, wie das Wasser des Jordan vor der Lade des Bundes des Herrn sich verteilt hat, als sie durch den Jordan gingen. Also wie gesagt, die mussten erst im Wasser, haben sich die Wasser des Jordan zerteilt. Darum sind diese Steine den Kindern Israel zum ewigen Gedächtnis gesetzt. Ja, also zum ewigen Gedächtnis gesetzt, das bedeutet, wenn ich jetzt nicht bleibe, bis vollends und völlig, wo völlig steht, ist da, sucht es einfach, vollends und völlig, die Mission, schade, dass ich es nicht finde, dann würdet ihr jetzt nicht lachen, irgendwo steht vollends und irgendwo völlig, genau, also, wenn unsere Mission nicht vollends und völlig, und das lest ihr nach, komplett, also fertig ist, dann werden wir kein Steinchen bekommen. Weil dann gibt es keinen Gedenkstein. Dann ist da nichts. Da ist da einfach nichts. Ja, ich kann keinen Gedenkstein, also ich meine, da ist nichts Sichtbares mehr für die Kinder da. Ich kann nicht sagen, ich habe gekämpft und ich habe gemacht und ich habe getan. Und nichts ist passiert. Wenn ich bleibe auf dem Stein, ist es egal. Joyce Meyer hat einmal gesagt, selbst wenn sie im Glauben stirbt und es ist nicht passiert, dann ist sie aber auch in diesem Glauben gestorben. Versteht ihr, was ich meine? Wir sollen uns von diesem Stein einfach nicht runterbegeben, bis unsere Mission erfüllt ist. Und deswegen sollen wir auch nicht nach rechts und nicht nach links gucken. Wir sollen nach vorne gucken. Wir wollen weitergehen. Kein Kriegsmann verstrickt sich in die Dinge des täglichen Lebens. Wir wollen nach vorne gehen. Wir wollen unsere Mission erfüllen. Wir wollen nicht debattieren, wir wollen auch nicht mit anderen diskutieren. Wenn wir eine Mission haben, dann müssen wir die erfüllen, dann dürfen wir nur da drauf gucken. Weil sonst kommen wir nicht dazu. Wir müssen zielgerichtet sein. Gedenkstein bekommst du nur, wenn du sie völlig vollends erfüllt hast. Also Gott geht's aber darum, dass du auf deinem Stein stehen bleibst. Ja, das rechnet er hoch an. Steht auch, deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Alles ausgerichtet heißt das Menschenmögliche. Also wir tun unseren Teil, nämlich das Wort zu nehmen. Und da liebe ich ja, und das könnten wir ja gerne auch mal aufschlagen, eine Sext, also hat ja keiner eine Bibel mit, aber ich mache es einfach mal, weil Christine hat eine mit. Also Christine, schlag bitte jetzt 5. Mose 6 auf. Das ist eigentlich so meine Lieblingsgeschichte. Und dann ab Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern fleißig verschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und auf dem Wege gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst dir Zeichen auf deine Hand binden und so weiter. Pfosten des Hauses, wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, was er deinen Vätern geschworen hat. Also nachdem du das ausgerichtet hast, du hast das Wort hierhin geschrieben, dorthin geschrieben, an deinen Spiegel geschrieben, sowas mache ich überhaupt nicht. Aber du hast es gelesen, du hast es bekannt, du hast den Sieg bekannt, du hast sonst was. Dann kommt auf einmal dieser Sieg. Das ist aber die Nummer 7. 6 ist die Nummer des Menschen und 7 ist die Nummer des Herrn. Wenn ihr an die Hochzeit von Kana andenkt, da wurden 6 Krüge mit Wasser gefüllt und das 7., das was dann kam, die 7, die war dann vom Herrn. Wenn wir jetzt an Jericho denken, das war nämlich der nächste Schritt von Joshua, gingen diese Posaunenbläser, Priester mit den Posaunen, 6-mal um Jericho und beim 7. Mal sollte auch erst der Siegesschrei sein, weil ich glaube, wenn der Logos zum Rema wird, wenn das Land zu deinem Land wird, dann kann mir Gott sagen, Anja, das ist dein Haus und ich gucke genau drauf, steht Meier, ich heiße aber Wetzel an der Tür und ich denke, komisch, da sagt Gott, das ist mein Haus, hier steht aber Meier und nicht Wetzel, dann muss ich erstmal diesen 6-mal um dieses Haus gehen, ich muss es verstoffwechseln, verinnerlichen, bis dieses Wunder geschieht und da steht Wetzel an der Haustür und dann kann ich rein. Und genauso war es mit der Haustür von Jericho. Die haben das also nun wunderbar geschafft, durch diese Treue der Priester und die wunderbaren Steine, die dann gekommen sind. Und jetzt kommt die Seite. Genau, da fängt das Buch an, Gott sagt zu Josua, ich habe dir den Sieg gegeben oder ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Nun würde ich nicht unbedingt machen, wenn ich jetzt 100 Euro der Christine gebe. Und am nächsten Tag komme ich und ich sage, Christine, ich habe dir 100 Euro gegeben. Hallo? Dann wird die sagen, ja, ist richtig, hast du. Das würde nichts bringen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich sage, hast du noch nicht verstanden, wenn ich dir 100 Euro gebe am Montag und am Dienstag komme ich wieder hin und sage, ich habe dir 100 Euro gegeben, würdest du sagen, ja, hast du. Ja, aber wenn Gott sagt, er hat uns den Sieg gegeben, wissen wir alle, dass er uns zwar den Sieg gegeben hat, aber nicht gegeben hat. Also ihr versteht, was ich meine. Er hat uns bereits den Sieg gegeben, aber wir haben ihn noch nicht in Besitz gegeben. Er hat uns Jericho gegeben, aber wir haben ihn noch nicht in Besitz genommen. Und deswegen dieses 6-mal rumgehen. Es ist eine Fleiß, um in die Sabbatruhe Gottes einzugehen. Mit Fleiß gehen wir in die Ruhe. Denn solange die Kämpfe noch da sind, ist noch keine Ruhe, ist noch kein Frieden. Der 7. Tag war der Ruhetag. Die 6 Tage bin ich dazu verpflichtet, mit Fleiß, also die 6 Tage, damit meine ich meine Anstrengung mit Fleiß, in diese Verheißung hineinzugehen. Einmal in die Mission, nicht vom Stein, aber dann auch in die Verheißung hineinzugehen. Und das geht eben nur mit Fleiß. Und der Moment, wo Wasser in Wein verwandelt wird, der Moment, wo das Land in mein Land verwandelt wird, der Moment kommt vom Herrn. Und in diesem Moment, und da war ein ganz witziger Satz, der da war, den habe ich mir aufgeschrieben, irgendwo, den finden wir, irgendwo im Josua. Wir sind ja im Josua. Die grobe Richtung ist da. Er sagt auf jeden Fall, dass nicht geschrien wird, Das ist gar keine Kritik. Wir können alle schreien hier bis morgen früh. Das ist überhaupt nicht kritisch gemeint. Aber mir ist es aufgefallen, dass er sagt, das fand ich sehr interessant, Josua aber gebot dem Volke und sprach, ihr sollt kein, das ist jetzt in Josua 6, liebe Christine, Vers 10, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch Wort aus eurem Munde gehen, das ist auch immer gut, bis zu dem Tag, da ich euch sagen werde, erhebet ein Feldgeschrei, alsdann erhebet ein Feldgeschrei. Und da dachte ich tatsächlich an eine Geburt auch. Also in der Geburt wird keine Frau jubeln, sondern sie wird schreien, weil kurz bevor das Baby kommt, die Vision kommt, die Verheißung rauskommt, kurz bevor das rauskommt, kommen meist die größten Widerstände. Und da ist uns nicht nach dem Jubeln zu tun, aber in dem Moment, wo die Verwandlung dann da ist, das hinkt auch das Beispiel von mir jetzt, dann jubeln wir. In dem Moment, wo diese Transformation, das ist wie, als ob wir nochmal helfen bei der letzten Wehe, da jubeln wir und gleichzeitig kommt diese Transformation zustande. Es ist immer wichtig, dass wir das wissen, dass das Wort von hier einfach hier reinrutschen muss, weil der Glaube an Überzeugtsein ist von Überzeugtsein ist von Dingen, die wir nicht sehen. Es ist kein normales deutsches Glauben. Ich glaube, dass der Herd nicht aus ist. Oh, ich glaube, mein Fenster ist nicht zu. Das ist mit diesem Glauben ja nicht gemeint. Es ist ein Überzeugtsein, aber 100% überzeugt sein von etwas, was ich nicht sehe. Und das wissen wir eigentlich alle. Aber manchmal auf diesem Weg springen wir oftmals wieder ab. Also ich bin dabei, ne? Bin auch schon öfter abgesprungen. Ich habe gesagt, ich bin reich. Steht in der Bibel. Sogar Abraham war reich, dass er reicher und noch reicher wurde. Das habe ich ein Jahr durchgezogen. Und dann kamen die Kinder, wieso haben wir das nicht? Wieso sind wir so arm? Ja, und irgendwann, ja, wir sollten dranbleiben, wir sollten bei allen unseren Verheißungen dranbleiben. Jetzt wollte ich noch kurz eine kleine Geschichte erzählen, die ich auch sehr wichtig finde. Als nämlich Josua dann geschafft hatte, also sie sind dann 6-mal rum und 7 beim 7. Mal, die Mauern, das kennt ihr ja alles, dann wurde, die haben was Schönes gemacht, also was Schlimmes gemacht, sie haben ja alle Einwohner in diesem Land, alle Tiere, selbst das kleinste Küken, haben sie zerstört, haben sie getötet, bis auf das kleinste. Alles, da war nichts mehr da. Und genau, und eine Person haben sie nicht getötet. Wer war das? Ach, jetzt nimmst du den anderen die ganze Möglichkeit zu antworten. Ja, es war Rahab. Und wird immer als Hure, Dirne, immer so mit Profession zusammen erläutert. Aber ich glaube, Gott möchte damit auch etwas rausprovozieren, weil diese Frau war wirklich gläubig. Wenn man genauer hinguckt, dann war das Land Jericho ein Land des Mondes. Die haben an den Mondgott geglaubt. Und Rahab hat gesagt, ihr habt, als ihr den Kundschaftern geholfen habt, ihr habt den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie war eine gläubige Frau. Die war eine Frau, die wirklich gewusst hat und gespürt hat. Sie hat auch gesagt, Gott wird euch das Land geben. Viele Leute haben Angst vor euch, aber ich weiß, das ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das finde ich so spitzenmäßig, weil Gott geht nach dem Absicht, die er mit uns hat. Und er geht nicht danach, was wir jetzt getan haben. Und diese Hure Rahab, die immer wieder als Hure, also man hätte ja mal zwischendurch mal sagen können, Rahab. Die hat sich ja dadurch auch nicht definiert. Ja, aber dennoch hat Gott darauf hingewiesen, dass diese Frau durch Glauben gerecht ist. Dann hat sie ja dieses rote Seilchen darunter geschmissen und so weiter. Ein Zeichen, dass sie mit dem Seil, mit dem Blutsbund bis Jesus verknüpft ist sozusagen. Ne? Das hattest du, glaube ich, auch schon mal gesagt. Genau, und eine Sache, die mir auch noch, die ich finde, das Alte Testament muss man aus dem Neuen heraus sehen. Eine Sache, die ich sehr, sehr interessant finde, ist hier die Erstlingsgabe. Das war nämlich die erste Stadt, die überhaupt, wie soll ich sagen, von übernommen und eingenommen wurde von Josua, war diese Stadt. Und er hat alles, Jericho, und er hat alles, was drin war, Silber und Gold, dem Herrn gewidmet. Und so machen wir das mit dem Erstlingsfrucht. Daraufhin hat Gott ihm all die anderen Städte gegeben. Einmal wurde was geklaut, da war ein Problem mit AI, oder wie man es auch mal nennt, ich nenne es AI, und darauf der Sieg ist, Matthäus 6, 33, wenn wir zuerst Gottes Reich geben und wenn wir unsere Zeit als allererstes oder Priorität, sagen wir, also ich bin nicht religiös, dass man um 6 Uhr aufsteht und dann die Bibel liest, sondern dass wir Priorität den Herrn suchen, dann müssen alle anderen Dinge folgen. Und das sieht man so schön im Alten Testament. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und eine Sache noch, er hat uns alle geistlichen Segnungen gegeben. in der Himmelswelt und wir sind auch Schätze. Wir sind irdische Gefäße, in denen Schätze sind. Und jeder von uns hat einen besonderen Schatz bekommen. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir uns nie vergleichen mit irgendwem anders. Denn wenn wir das tun, wenn wir unser Jericho, unsere Schätze, die bei uns sind, überhaupt nicht bekommen. Weil Gott ging es jetzt bei dieser Stadt nicht darum, dass die irgendwie in Hungersnot waren. Die haben gar keinen Hunger gehabt. Die sind die ganze Wüste, wurden sie von Gott versorgt. Die hatten auch keine Wüstensituation. Die hatten alle Versorgung gehabt, die sie brauchten. Sie hatte keine Not. Aber es war Gottes Absicht, Jericho zu geben zu Josua. Und so ist es Gottes Absicht, dir ein anderes Ding zu geben und dir wiederum einen anderen Schatz. Und die Frage ist, dass jeder sich untersucht, welchen Schatz er hat. Ja, weil wir sind alle lebendige Steine und wir sollen zusammengefügt werden zu einem großen, wundervollen Ganzen. Und Menschen, die ihren Schatz nicht wertschätzen, die sitzen im Richterstuhl. Das sind die, die im Richterstuhl sitzen und sagen, was ist denn hier auch... Die nehmen das von, die versuchen zu überspielen, dass sie im Prinzip mit ihrem Schatz den für nichtig halten und so machen sie das dann auch bei anderen und das wollen wir nicht sein. Ich glaube, Gott hat eine Absicht und wir wollen alle mit dem Schatz handeln, den Gott uns gegeben hat. Amen. Amen. Sechsmal glauben. Also ich möchte nicht wissen, was die so gedacht haben damals. Also muss man sich auch noch vorstellen, dass zu der damaligen Zeit natürlich Gott nicht zu jedem Einzelnen gesprochen hat. Der hat zu Josua gesprochen oder zu Mose und man musste vertrauen, dass dieser Josua sich nicht verhört hat. Vielleicht haben die auch schon aus dem Fenster geguckt. Also ich meine, wie kann man um eine Stadt rumlaufen und glauben, dass wenn man da rumläuft dass, und da anschließend irgendwann schreit, jubelt, dass dann Mauern einstürzen. Das war eine echte Erfahrung. Also das eine ist sowieso, die Wüste war ja auch eine Erfahrung, ne? Und die Versorgung dort, aber eben dieses, sich dann darauf zu vertrauen, dass das, was der Herr sagt, in dem Fall hat er es ja zu Josua gesagt, dass das eintritt. Und ich habe jetzt eine ganz andere Bibelstelle, aber es passt eigentlich doch irgendwie ziemlich gut. Dieses stell dir mal vor, ja, und wir können uns ja vor unserem geistlichen Auge etwas vorstellen. Deswegen hatte ich es vorhin erwähnt, Enno stellt sich das ja wirklich vor. Das ist ein Bild, ein Film vor seinen Augen, dass er, weil die Verheißung Gottes ja sagt, dass Heilung uns gehört, ist ja logisch, sagt Enno, ist meins. So, und das trägt er wie eine schwangere Frau auch, trägt man das in sich, aber man trägt auch dieses Bild in sich. Und da will ich eigentlich hin, dass da eine Vorstellung kommt. Ich rede jetzt nicht von so einer Theatervorstellung, sondern dass da eine Visualisierung sozusagen da ist. Und für Josua war klar, Gott hat gesagt, dass die diese Stadt da einnehmen werden. Und er hat auch gesagt, wie. Ja, also Anweisung befolgen sozusagen. Das haben sie ja natürlich auch beim Auszug und durch Mose auch schon gemerkt, dass wenn sie bestimmte Dinge nicht so tun, wie Gott es gesagt hat, dass sie es tun sollen, dass das dann irgendwie immer nach hinten losging. Also je, ich sag mal, bekloppter sozusagen die Anweisung war, naja, viele dieser Anweisungen waren ja wirklich nicht so, dass man dachte, ja genau, logisch, ja genau so muss man das machen, 7-mal um, der 6-mal um so eine Stadt und dann Hurra schreien, ja toll. Na, so. Aber Gott hat oft solche Anweisungen gegeben, die nicht nur auf dem Logiksektor zu verstehen waren. Ja, ja ganz klar, natürlich, genau so muss man das machen. Genau. Also ich will darauf hinaus, dass wir... dass Gott immer wieder möchte, dass du eine Vorstellung, also dass du dir wirklich etwas vor Augen vorstellen kannst und auch sollst. Und das ist das, wo dein Blick drauf gerichtet bleibt, wenn du weißt, was der Herr dir verheißen hat. Wir haben ja, was weiß ich, über 3000, ich weiß nicht, wie viele Verheißungen wir hier haben. Die gelten ja erst in dem Moment, wo du sie zu deiner Verheißung machst. Wo zum Beispiel der Enno sagt, das gehört mir. Und nicht davon abweicht. Und sich sogar ein Bild vorstellt. Wer das weiß, ich mag ja Bücher. Und es gibt immer wieder Bücher und dann schlage ich mir irgendwelche Bücher auf und denke ich, wow, jetzt habe ich mal wieder eins von Yonggi Cho aufgeschlagen. Das ist ja einer, mit der die größte Gemeinde in Südkorea hat. Und dieser Mann hat Folgendes gemacht. Der war ganz arm und hat aber Gott gedient. Aber er hatte nur ein Zimmer, also ich glaube auch nicht, dass man das sich als Zimmer wirklich vorstellen konnte, aber irgendwie ein Dach über dem Kopf. Kein Bett, kein Stuhl, kein Tisch. Er hatte aber eine Bibel, das ist natürlich schon mal sehr gut. Und dann hat er sich gesagt, aber das ist ja nun, also ich bin hier ein Diener Gottes, ich meine ohne Bett, ohne Stuhl, ohne keine Ahnung, das ist ja ohne Fahrrad, also tut mir leid, das passt ja eigentlich nicht. Also hat er sich etwas gewünscht, was ja wirklich auch nicht unberechtigt ist, oder? Würden wir alle zustimmen, richtig? Genau, so. Und dann hat er sich das richtig, hat er zu Gott gesagt, er braucht also einen Tisch, einen Stuhl, nee, ein Bett, nicht ein Fahrrad, glaube ich, das war, glaube ich, ein Fahrrad. So, und dann hat er tatsächlich, glaube ich, 6 Monate hat er Gott für diese da Sachen gedankt. Und dann hat er sich bei Gott beschwert, dass das Zimmer noch nicht da ist. Und dann hat Gott doch tatsächlich zu ihm gesagt, wenn du hier nicht konkret bittest, kann ich das nicht ausführen. Und er so, hä? Was heißt hier konkret? Ich will ja nur einen Tisch. Ja, aber es gibt ja große Tische, kleine Tische, mittlere Tische, niedrige Tische, hohe Tische, breite Tische, blaue Tische, grüne Tische, gelbe Tische. Es gibt alle möglichen Sorten von Tischen und die müssen ja auch noch in das Zimmer passen. Also jetzt sag mir bitte, was für einen Tisch du willst. Und ihr merkt schon, man denkt, Gott soll der mir einfach einen Tisch schenken. Der weiß doch, er kennt doch meine Hütte. Der weiß doch ganz genau, dass ich hier nicht so einen riesen Tisch, da ist der ganze Raum schon voll. Dann hat er angefangen, ganz konkret zu sagen, das muss ein Tisch sein, aus irgendeinem Mahagoniholz oder was weiß ich, kann mir da sowas nicht merken, solche Details, aber irgendein spezielles Holz, ganz spezifisch, der Stuhl auch, was weiß ich, so ein Bürostuhl und das Fahrrad sollte USA sein, so, mit Gangschaltung, er hat da so ziemlich konkret gesagt was. Und dann hatte er das so in sich als, das kriege ich vom Herrn, also als ein ganz tiefes Rema eigentlich, ein ganz tiefes, das ist meins. Und dann ist er in seine Gemeinde gegangen und hat gesagt, ich habe einen Tisch, einen Stuhl und ein Fahrrad. Und dann ist einer aufgestanden und hat gesagt, dann zeig doch mal. Huiuiui. Ist er mit ihm aber losgegangen in sein Zimmer und der so, hä? Ist er gar nicht da? Und dann kam er mit dieser schwangeren Frau und sagte, also zum Glück hatte Gott ihm das eingegeben. Wenn eine Frau schwanger ist, kann man das Baby dann sehen? Nein. Und woher weiß die, dass die schwanger ist? Weiß die halt. Wächst. Und er hat gesagt, genau. Und ich habe es aber. Und es wächst in mir. Und dann haben sie ihn immer ausgelacht und gesagt, das ist der schwangere Pastor. Man kann als Mann ja nicht schwanger sein, aber das war dann immer so ihr Lustiges. Und ich dachte, ja, manchmal müssen wir uns wirklich sehr konkret vorstellen, was wollen wir, wie, dass es tatsächlich vor unseren Augen geschieht. Ich weiß auch noch, dass Beate zu mir sagte, sag doch mal, was für ein Haus du willst. Mal ein bisschen konkret bitte. Ja, nicht nur Hurra, das wird schon, keine Ahnung, es könnte so oder so sein, das könnte es auch sein, aber das könnte es auch noch sein und damit wäre ich eigentlich auch zufrieden und sie so, hä, nee, mach mal konkret. So, habe ich denn konkret gemacht, war es sehr hilfreich. Ich glaube, dass das auch eine Aufforderung an uns ist, wirklich Dinge ganz konkret uns vor Augen malen zu lassen und das ist eine Spezialität Gottes. Und ich schlag dann Jeremia auf und lese folgenden Vers. Und gleich mache ich den Bogen, damit wir da wieder landen, wo ich eben gerade mit meinem Satz aufgehört hat. Wir sind in Jeremia 33 und lesen Vers 11 oder sowas ähnliches hier, nicht ganz mittendrin. Dank dem Herrn der Heerscharen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewiglich. Und die Stimme derer, die Dankopfer bringen ins Haus des Herrn, denn ich will das Geschick des Landes wenden, dass es wieder sei wie im Anfang, spricht der Herr. Da fällt also mein Blick drauf. Und ich denke so, oh Dankopfer, genau, darüber wollte ich eigentlich sprechen. Wieso steht das da und was passiert hier gerade? In was für einer Szenerie sind wir denn überhaupt? Jerusalem ist komplett zerstört. Eine einzige Katastrophe. Und das könnt ihr selber nachlesen. Und wenn man jetzt anfängt, diesen Text zu lesen, dann so spricht der Herr der Heerscharen ab Vers 12. Jeremia ist ja ein Prophet, ne? Es soll an diesem Ort, der von Menschen und Vieh verlassen ist und in allen ihren Städten wieder Niederlassungen von Hirten geben, die ihre Schafe lagern wollen. In den Städten des Berglandes, in den Städten des Schefela, in den Städten des Negev, auch im Land Benjamin und in der Umgebung von Jerusalem und in den Städten Judas sollen die Schafe wiederum unter den Händen dessen vorübergehen, der sie zählt, spricht der Herr. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. Und in jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Was für ein Bild malt Gott? Versteht ihr? Er malt ihnen richtig ein Bild vor Augen. Von den Schafen und das über Achia und da und dort und da auch Schafe und hier auch Schafe und Städte und Menschen. Es ist aber, was vor ihren Augen ist, ist Katastrophe sozusagen. Ja? Alles ist nicht nichtig. Alles ist verlassen. Das ist ein völlig verlassener Ort. Also, was weiß ich, ob da überhaupt was wächst. Keine Ahnung. Wisst ihr? Und er malt ein Bild. Und das macht Gott andauernd. Andauernd malt er dir die allerschönsten Bilder vor Augen. Und besonders im Alten Testament kann man diese Bilder und ganz besonders durch die Propheten kann man diese Bilder besonders gut sehen. Ja, und wenn er damals schon wollte, dass Menschen das hören durch die Propheten und dann das auch glauben, dass das kommt, ja, wie viel mehr wir, die wir ja in Christus sind, die wir mit Christus sind, versteht ihr? Genau zu wissen, das genau stelle ich mir vor. Und wisst ihr, jeder von uns ist total individuell gemacht worden. Und ich weiß, dass ich nicht das gleiche Wunschdenkenbild in mir habe, wie was weiß ich, mein Bruder oder wie Anja oder wie Ischel oder so. Wir sind ja alle ganz individuell von ihm erschaffen worden. Und deswegen tragen wir auch Dinge in uns, von denen wir nicht nur Glauben brauchen. Ja, das sind ja wir. Wisst ihr? Das ist so eine Spezialspinnerei von Christine. So, nein, das legt er in dich. Das ist also gar nicht so abwegig, dass du dir denn mal was wünschen darfst. Und das Haus, was ich mir gewünscht habe, ist mit Sicherheit vielleicht noch von keinem hier im Raum das Haus, das sich jemand anders hier wünschen würde. Hey, und das ist doch okay, oder? Das ist doch total okay, ja? Vielleicht möchte jemand überhaupt nicht in einem Haus wohnen. Vielleicht will jemand überhaupt nur in einer Wohnung sein. Nix da Eigentümer und so. Versteht ihr? Der legt es in dich rein und du darfst mit ihm zusammen diesen, vielleicht nennst du es vielleicht sogar auch Traum, vor Augen halten und dir das in den schönsten Farben ausmalen. Wie es denn zum Beispiel wäre, wenn du dein Stand-up-Paddling machst. Sonnenschein, leichter Wind, keine Wellen, auch nicht so viele Leute, nicht so viele Boote da auf der Alster, die einem da irgendwie umfahren können. Ja, und dann steige ich auf dieses und ich falle auch nicht runter. Und dann nehme ich dieses Paddel in beide Hände. Jeder hat sofort, ihr habt sofort ein Bild vor Augen, sofort. Das kann mir keiner erzählen, dass er sich das jetzt nicht mit mir zusammen vorstellen kann, wie das wohl wäre. Enno kann das besonders gut, weil das ist ja sein Bild. Also mal dir deine Zukunft. Wirklich, glaub daran, dass das zustande kommt. Sieh auch das, besonders das, was unmöglich ist. Jericho war eigentlich, also jedenfalls auf die Art und Weise konnte man das eigentlich normalerweise nicht einnehmen. Und kein zweites Mal wurde eine Stadt so eingenommen, wie Jericho eingenommen wurde. Jede Stadt war eine andere Visualisierung. Deswegen brauchst du dich auch nicht zu vergleichen mit einem, der hier schon mal ein Zeugnis erzählt hat, wie er das denn hingekriegt hat, ja, weil so funktioniert das nicht. Du darfst mit Gott zusammen träumen und dir das zeigen lassen, was er wirklich für dich möchte, wie er vielleicht deine Familie errettet. Wie plötzlich irgendjemand, ich habe mir das für meine Ziehtochter so sehr vorgestellt, wie dieser Vater von dem Kind eines Tages vor ihrer Tür steht und klingelt und sich entschuldigt für all diese schlimmen Sachen, die er ihr permanent an den Kopf wirft. Und die möchte ich nicht hier laut sagen, weil sie wirklich echt ekelig sind. Aber wie er da steht und wie er eine Begegnung mit Jesus hatte, die ihn so verändert hat, dass er kommt und klingelt und sich unbedingt entschuldigen muss. Und wie es echt ist und wie es von Herzen ist. Und ich denke so, oh, ist das schön. Ich sehe das richtig, wie er da klingelt, wie er da steht und wie Dinge heil werden. Versteht ihr? Wie einfach etwas heil wird. Das Wichtige an diesen Träumen, die wir auch haben, ist, dass wir sie nicht abtreiben. Und deswegen danke ich dir, Anja, dass du da nochmal auf diese Steine gekommen bist. Die sollten diese Steine da rausnehmen, ja, als Erinnerung, dass sie ja da durchgekommen sind und dass Gott sie in dieses Land gebracht hat und dass er das natürlich auch weiter sozusagen befördert, dass sie darin leben können und dass wir uns immer wieder sagen, Herr, was willst du zum Beispiel auch für mein Leben, dass auch diese Frage darfst du stellen. Wo siehst du mich, was weiß ich, in 5, in 10, in wie vielen Jahren auch immer oder übermorgen? Was ist das, was da noch kommen soll? Und dann hast du das vor Augen, dann schreibst du das am besten sogar noch auf und dann hast du das geläufig vor Augen, das sollten die ja auch machen, Tag und Nacht sozusagen, ne, die stehen auf, das hast du auch zitiert, Anja, ne? Dieses, ne, man steht auf und man liest das Wort und man legt sich ins Bett und man hat es wieder vor Augen. Genau, und du hast es immer vor Augen. Und je präziser das Bild ist, das du dir gemalt hast, desto mehr hast du es auch. Es ist nicht eine Zusammensetzung von irgendwelchen Wörtern, sondern das ist ein Bild. Wir können mit Bildern viel mehr anfangen, ja? Die können wir einfach so, zack, bin ich in dieser Szenerie vor diesem Haus, ich weiß, wie das da aussieht, ich weiß, wie dieser Mensch aussieht, der kommt da längs spaziert, der steht da, der klingelt da, habe ich sofort ein Bild. Kann ich so abrufen, ja? Und so könnt ihr mit jeder Situation, die noch in eurem Leben ungelöst ist, mit ihm zusammen einfach euch zum Beispiel vorstellen, wie wäre es denn, wenn ich jetzt, was weiß ich, mit dem Fuß nicht mehr hinken würde oder was weiß ich, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Oder alles essen könnte oder mich mit meiner Freundin vertragen hätte oder was weiß ich. Das kann man sich ja richtig vorstellen. Und dazu fordert der Herr uns wirklich auf. Und während du da in dieser Vorstellung bist, kannst du ihm einfach schon mal Danke. Der Yonki Cho, das erzähle ich noch am Ende jetzt, der hat einen Neurowissenschaftler getroffen, der sagte, wir haben hier was ganz Cooles rausgefunden. Das Sprachzentrum und das Nervenzentrum, das liegt nebeneinander und das beeinflusst sich. Also der Das Sprachzentrum beeinflusst das Nervenzentrum. Yonggi Cho sagt, das wusste ich schon lange. Denn wenn ich mit meinen Worten die guten Dinge spreche, die Gott sowieso über mir ausgesprochen hat, dann checkt dieses Körpersystem, Nervenbahnen, dass das ja zustande kommen soll. Ist doch herrlich. Das heißt, wenn ich spreche, das kann ich sowieso nicht. Und ich meine damit vielleicht irgendwie schwere Sachen hochheben oder lange Strecken laufen, weil meine Füße sind kaputt oder sowas. Dann wird dein Körper sagen, ja klar, kann die auch nicht. Und immer mehr wirst du an diesen Punkt kommen, dass es immer weniger geht. Oder wenn du was befürchtest und das dann auch noch vielleicht immer so vor dich hin denkst und sprichst, dann musst du dich überhaupt nicht wundern, wenn das anschließend auch so ist. Weil wenn du es befürchtest, hast du ja Angst und vor dem, was du Angst hast, das hat Hiob schon geschnallt, das tritt dann auch noch ein. Das ist ja noch schlimmer. Das willst du zwar alles nicht, aber diese Sprache, mit der Gott diese Welt geschaffen hat, der hat ja nicht diese ganzen Bäume da geknetet und die ganzen Tiere da modelliert oder so, der hat die da hingesprochen. Ja, und du hast genauso viel Kraft in deiner Sprache, dass du, wenn du das aussprichst, wenn du das denkst und wenn du das aussprichst, dass dieses, sogar dieser Körper, und das war jetzt nicht unbedingt, dass der jetzt da vielleicht total geistlich war, dieser Neurowissenschaftler, aber die Neurowissenschaft hat es rausgefunden, versteht ihr? Was Gott schon längst bestätigt hat. Hammer! Also mal dein Bild, sprich es aus und bleib auf dem Stein stehen, so lange, bis es zustande gekommen ist. So einfach ist das. Ich sag dir, so einfach ist das im Prinzip, aber dieses Stehenbleiben, da ist es doch wieder, sechsmal um Jericho, dieses Stehenbleiben, das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung des Glaubens. Das Glauben an sich ist das nicht das Problem. Das kriegen wir schon hin. Aber dieses Stehenbleiben und diese Pflaster, die wir manchmal über unseren Mund kleben müssen, damit wir all das nicht aussprechen, sondern nur das aussprechen, was wir wirklich sehen wollen, das ist die Herausforderung. Aber ich sag euch, ihr schafft das. Amen.